Robert Page. Saturday, the 1st of November 1910. Danke, Susi. Ilga? Danke, Susi. Und jetzt ich. Sauber machen oder mit dem Hund Gassi laufen. Gurke, ich sage dir, wenn alles kein Ende hat, gibt der Selbstsucht eins. Ich liebe Miami und Miami liebt mich. Doch die Fremde macht, dass die Seele ertrinkt. Sondern die Stunden meiner Abwesenheit überwacht, bis dann ein Taxifahrer.